Kundgabe 3791. Empfangen durch Bertha Dudder am 5.6.1946. Entrückung. Vier Winde. Evangelium. Von allen vier Winden, aus allen Reichen der Erde, werde ich die meinen emporholen am Ende der Tage. Denn überall, wo Menschen wohnen, sind die meinen vertreten, die mich lieben von ganzem Herzen und auch ihre Nächsten und aus dieser Liebe heraus auch erkennen den wahren Gott, den Vater von Ewigkeit, der in sich Liebe, Weisheit und Kraft ist. Und überall, wo Menschen wohnen, wissen die meinen, dass die Zeit des Endes gekommen ist, weil der Geist dessen erweckt ist, der in der Liebe lebt, und er durch den Geist also von mir belehret wird über das, was kommt. In allen Himmelsrichtungen ist mein Wort vernehmbar, und es wird den Menschen dargeboten aus dem Reiche des Lichts, und sie nehmen es auf, je nach ihrer Fähigkeit. Sie hören es als gesprochenes Wort im Herzen. Sie nehmen es gedanklich auf, sie hören es durch Vermittlung meiner Diener auf Erden, die erweckten Geistes sind. Und sie werden es immer als Wahrheit erkennen, weil sie nach dieser Verlangen tragen und durch ihren Lebenswandel, einem Wandel, der meinem Liebegebot entspricht, sich würdig machen, von mir belehrt zu werden. Und so wird das Evangelium verkündet in aller Welt, wie ich es verheißen habe. Denn ich selbst nehme mich der meinen an. Ich selbst bedenke sie mit dem Nötigsten und Köstlichsten, das auf Erden ihnen geboten werden kann. Doch allen diesen wird der Glaubenskampf vor dem Ende nicht erspart bleiben, wenngleich er auch verschieden geführt werden wird. Sie werden mich bekennen müssen, denen gegenüber, die ohne Glauben sind. Sie werden ihr Liebeswirken nicht verheimlichen dürfen, wenn solches von ihnen gefordert wird. Sie werden Drangsalen ausgesetzt sein um ihres Glaubens willen, bevor das Ende kommt. Und es werden alle Erweckten wirken können in ihrem Kreise. Denn überall werden Ungläubige den meinen gegenüberstehen. Und diese zu sich herüberzuziehen, soll das Bestreben aller derer sein, die von mir die Wahrheit empfangen haben, die mein geworden sind durch die Liebe. Und so die Not und Drangsal unerträglich zu werden scheint, komme ich selbst und hole die meinen zu mir in mein Reich. Ich entrücke sie lebenden Leibes dieser Erde, die einer totalen Umgestaltung bedarf, und führe sie der neuen Erde wieder zu, so das Umgestaltungswerk vollbracht ist. Und es werden Menschen aller Nationen meine Macht und Herrlichkeit preisen. Denn überall, wo Menschen wohnen, werde ich meine Hand ausstrecken zur Rettung derer, die in äußerster Gefahr sind, und ihnen den Lohn geben für ihre Festigkeit im Glauben und für ihre Treue mir gegenüber. Und dann wird die Erde vernichtet in ihrer Außenform vor den Augen aller, die mir widersetzlich sind. Und es wird eine neue Erde erstehen, wie es verkündet ist in Wort und Schrift. Amen.